1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, 1 Uhr und 32 Sekunden. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Peter. Und der Peter ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hier ist der Peter. Ich grüße dich. Ja, hallo Peter. Um was geht's? Es geht um diese Sache mit dem Pascal Dudenhöfer. Nee, der hieß nicht Dudenhöfer, der hieß irgendwie... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ist egal, jedenfalls dieser Pascal, du weißt, der mit den Toten spricht. Genau, also zur Erklärung, das war ein Medium, der ist bei Kerner aufgetreten am Montag, der mit Toten kommunizieren kann. Und ich hatte gesagt, ich würde gerne mit ihm mal reden, mit dem Pascal, ob man uns denn in der Schweiz auch wahrnimmt oder hört. Ja. Und du hättest womöglich Fragen an ihn. Ich muss sagen, ich kann selber Kontakte machen in die geistige Welt. Das mache ich schon viele Jahre lang. Ah, du bist auch ein Medium. So könnte man sagen. Und da kannst du mir mal Fragen stellen. Da können wir es mal umgedreht machen. Du fragst mich einfach mal, was du wissen möchtest oder was dir... Ich habe schon in der Regie ein bisschen was erzählt. Ja. Die fanden es wahrscheinlich interessant genug, um mich durchzustellen. Ja, wahrscheinlich. So wird es gewesen sein. Ja. Wie lange machst du oder kannst du das denn schon? Das 10 Jahre ungefähr. Und wie fing das an? Ich habe mal mit Pendeln angefangen. Haben wir alle mal gemacht früher. No, und dann habe ich es wieder weggeschmissen und dann habe ich gedacht, das Mist, das funktioniert nicht. Ja. Aber irgendwann habe ich es mal wieder mal probiert, auch mal durch einen oder Bekannten, der das auch mal probiert hat. Und da hat mir dann mal gesagt, oh, ich habe einen gefunden, mit dem kann ich jetzt sprechen, den kann ich immer fragen, das ist wie mein Betreuer. Und dann habe ich gesagt, na so, du hast einen Betreuer, habe ich gesagt, da habe ich bestimmt auch einen. Da habe ich dann mal intensiver gemacht und habe dann echt einen gefunden, mit dem ich Kontakt machen konnte. Und das war... Also übers Pendeln? Übers Pendeln. Ne? Da habe ich praktisch ein Blatt Papier. Ja, ein Toten. Naja, gut, Toten. Ich muss dir noch was sagen. Es gibt verschiedene Alter. Also Seelen, also sagen wir, der Mensch hat auch eine Seele. Die hat ein bestimmtes Alter. Sagst du? Sage ich. Mhm. Weißt du nicht, glaubst du? Ich weiß es. Woher weißt du es? Beweis es mir. Ich weiß es. Ich habe schon so viele Sachen jetzt in der Zwischenzeit gemacht, sodass ich das jetzt einfach... Sagen wir so, du weißt es für dich. Ich weiß es für mich. Ne? Okay. Ja. Mhm. Und, also es gibt verschiedene Alters. Und auch in dieser geistigen Welt gibt es Seelen, die ein verschiedenes Alter, also verschiedene Altersklassen sind. Und je älter sie sind, umso erfahrener sind sie. Mhm. Also umso mehr wissen sie. Und ich habe bis dann immer versucht, jemanden zu finden, der wesentlich älter ist als meine eigene Seele. Ja, wie alt ist denn deine Seele? 640 Jahre. Achso, im Jenseits zählt auch unsere Zeit hier. Ja, und ich denke mittlerweile denke ich aber, das sind Inkarnationen, das sind also Sachen praktisch, wie viele Male man in einem Körper gewesen ist. Also man stirbt praktisch nie. Das, was du weißt, was du bist und was du erlebt hast. Klingt sehr tröstlich. Ja, das ist das. Kann man sich natürlich auch daran festhalten. Ja, also pass auf. Frag du einfach mal. Ne? Genau, du kannst also zu einem Wesen in der Jenseitigkeit, nennen wir es so, kannst du Kontakt aufnehmen. Richtig. Kannst du nur zu einem Wesen aufnehmen oder zu mehreren? Ist beliebig. Also wenn du mit einem nicht mehr zufrieden bist und du willst was anderes wissen, sagst du, ich möchte nochmal Kontakt zu einem anderen, dann kannst du zu einem anderen mit Kontakt bekommen. Kerner hat den Pascal gefragt und Kerner schaute ins Publikum und sagte, gibt es hier neben den Lebenden, nämlich dem Publikum, auch viele Toten in dem Raum? Da sagte er, ja, das Medium, Pascal. Ja. Siehst du auch, wenn du normal durch die Welt gehst, auch Tote? Nein, sehe nicht. Ich müsste mich konzentrieren. Also solange wie du mit dem normalen Verstand herumläufst, dann wird er das ablehnen. Dann wirst du keinen Kontakt haben. Du musst dich also praktisch in den Zustand bringen, der deinen normalen Verstand weitgehend ausschaltet. Also eine Art Trance-Zustand. Ja, richtig. Nur sowas. Trance. Oder sich umschalten. Die Kommunikation mit dem geistigen Wesen, nennen wir es mal so, findet die per Sprache statt? Oder sind das Empfindungen, Ahnungen, die da übertragen werden von dir zu dem und umgekehrt? Nein, es geht regelrecht, es geht per Sprache. Also du denkst etwas, dein Gedanken, das ist praktisch die Frage oder das, was du hinausschreist. Ja. Und die Antwort, wenn du noch nicht so trainiert bist, musstest du mit dem Pendel mühsam Buchstabe für Buchstabe auf ein Tablett zusammenstellen. Aha, und wenn du fortgeschrittener bist, hast du es gleich als Gedanke auch im Kopf. Also dann beamt der Tote quasi, ich sag's mal ein bisschen salopp, beamt die Antwort per Gedanken in deinen Kopf und hast du diesen Gedanken gleich wieder. Ja, über mein Unterbewusstsein in meinen Kopf rein. Und ich muss den Verstand möglichst immer runterdrängen, sodass ich offen bin für diesen Gedanken, dass ich den aufnehmen kann, dass ich den so empfinde. Und dann erkenne ich es meistens daran, dass es nicht mein eigener ist, sondern weil die immer perfekt klare, knackige Sätze sagen. Also da fällt ja nichts mehr ein und da weiß ich dann auch immer nicht mehr, da also weiß ich mit Sicherheit, das war nicht von mir, dieser Gedanke. So hätte ich es nicht gesagt und so hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, ist das Gehirn ja ein hochkomplexes und dubioses Subjekt. Ja. Wer garantiert dir, dass das nicht letztendlich Gedanken, dass diese Gedanken nicht letztendlich Antworten aus deinem Unterbewusstsein sind? Wenn man das schön trennt, wenn man sagen, den rationalen Verstand als eine Einheit nehmen und das Unterbewusstsein als die andere, also was in Richtung Seele geht, dann sind es aus dieser Seele. Die Seele ist sozusagen... Ja, aber ich frage dich jetzt kritisch, vielleicht hat das gar nichts mit einer anderen Welt und Jenseits und Toten zu tun, sondern das bist ausschließlich du, das ist dein Gehirn, das dir eine solche Botschaft gibt, aus den Sphären des Unterbewusstseins, aber nur aus deinem Kopf heraus. Ja, dann hättest du immer etwa die gleiche Verhaltensweise, die gleiche Art zu antworten. Nee, oder nicht unbedingt. Wir wissen sehr wenig über unser Unterbewusstsein, sehr wenig. Ja, also ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Kontakte, sodass ich, und das war nicht das, was ich denke oder was mich so ausmacht. Also das, verdienst du damit auch Geld? Ja, auch. Ja. Durch diese Heilungssachen. Ich mache so Fernheilung auch. Oder Achso, das machst du. Machst du es hauptberuflich? Ja, kann man so sagen. Achso. Als Hobby hauptberuflich, ja. Ich habe keine andere Arbeit mehr. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war so in der Elektronikbranche. Also eigentlich einen sehr technischen, wissenschaftlichen Beruf. Und ich war wirklich ein großer Zweifler dieser ganzen Sache. Ja. Ich habe mich gleich mal von irgendwas überreden lassen. Ja. Ich war auch bei keinen Seminaren oder was, sondern ich habe direkt immer Kontakt nach oben gemacht mit dieser Pendelei. Habe ich mal angefangen. Jetzt brauche ich es nicht mehr mit dem Pendel machen. Jetzt habe ich es direkt als Gedanke. Was kostet eine Sitzung bei dir? Ja, zwischen 40 und 70 Euro. 70 Euro, ja. So, jetzt, ich bin immer sehr offenen Ohres für solche Themen, aber ich habe immer auch eine... Zweifel, dass das nur eine große Portion Zweifel und Skepsis ist da. Weil ich einfach glaube, dass da ganz viele seltsame Dinge passieren und man das so schlecht greifen kann. Und ja, viele Leute sind natürlich beeindruckt davon, weil es auch was Tröstliches ist, so etwas zu hören. Ja. Ich möchte gerne immer für mich einen Beweis haben. Weißt du, dass du mich komplett, Peter, aus den Socken hauen würdest, wenn wir beide jetzt was machen könnten, hier live. Wir kennen uns nicht. Du kannst über mich irgendwas gegoogelt haben. Ja, okay, das rechne ich ein. Wenn wir beide jetzt etwas machen würden. Ich habe in meinem Leben noch nie mit dir gesprochen. Ich kenne dich nicht. Ja, was könnten wir machen? Was könnten wir machen, dass du mir sagst, dass du mir etwas sagst, niemand wissen kann, was in keinem Interview nirgendwo drin steht. Was nimmst du denn wahr? Was siehst du denn um mich herum oder bei mir? Jetzt nichts. Jetzt bin ich nicht in dem Zustand. Ich muss in diesen anderen Zustand reingehen. Kannst du diesen Zustand, könntest du denn jetzt relativ schnell, kannst du da reinkommen, relativ schnell? Ja, schon. Ich bin dazu bereit, dann mach es bitte. Ich bin da auch offen. Ich will dich jetzt hier nicht lächerlich machen. Also es hat ein gewisses Risiko für mich, weil so ein gewisser Druck besteht. Wisst ihr, wenn du jetzt privat bei mir da sitzen würdest hier oder am Telefon, ich dich nur privat hätte, würde ich das ganz locker sehen. Ja, kann ich verstehen. Wir haben dich ja überfallen damit. Meine Redaktion wusste das ja auch nicht, dass ich dich jetzt so befragen werde oder dass ich das vorschlage. Ich könnte dir über dein Wissen ohne einen Wert von einem, also sagen wir so, ich habe auch eine Seite, da steht alles drauf, was ich mache, aber ich sage jetzt immer, ich könnte dir von deinem unteren Organ, von deinem Gesundheitszustand könnte ich dir was sagen. Mach mal. Da müssen wir, das ist ein ganzer Check. Also es geht so, ich kann für Organe kann ich dir Prozente vergeben. sozusagen, wenn die Leber richtig funktioniert bei dir, dann hat sie 100%. Wenn die Nieren, die rechte, linke funktioniert, hat sie auch 100%. Wenn deine Bauchspeicheldrüse funktioniert, wenn deine Lunge, also was du willst, sag mir einfach ein Organ, wo du einen Verdacht hast, und dann sage ich dir die Prozente dafür. Ist ein bisschen schwierig, weil ich... Weil du keinen Vergleich hast. Du. Ja, und ich fühle mich Gott sei Dank relativ gesund. Insofern, du sagst, du hast Kontakt zur jenseitigen Welt. Ja, in dem Falle, wenn ich etwas von dir wissen will, was dich betrifft, muss ich in dein Unterbewusstsein reingehen, zu deiner Seele, da brauche ich nicht in die geistige Welt. Okay. Also ich muss in Kontakt zu deinem Kopf oder in deinen Kopf hineinmachen, also deinen Kopf fragen. Okay, mit den Organen ist geschenkt, das würde mich jetzt nicht so überzeugen. Ich brauche irgendwas anderes. Ja, was brauchst du? Was nehmen wir denn da? Ich weiß auch nicht. Siehst du mich jetzt im Moment? Nein. Ich habe alles aus. Ich würde sagen, weißt du, das wäre vielleicht gut, wenn du einfach mal privat anrufst. Dann können wir mal etwas ausmachen, was du mir dann nicht sagen musst oder was du nicht. Ich fände es natürlich extrem spannend, auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, Peter. Wirklich. Ja, ich glaube, dass alle Leute jetzt mit ganz großen Ohren uns verfolgen und denken, funktioniert das jetzt? Es funktioniert eigentlich immer. Es ist eine Sache der Konzentration. Also es liegt nicht an der Sache, ob es funktioniert. Es liegt daran, wie gut ich in dem Moment drauf bin, es zu machen. So muss man es sagen. Was soll ich denn machen? Es kann aber in die Hose, wer weiß. Und was ist, wenn jetzt ein anderes Ergebnis rauskommt, dann sagst du, das war Quatsch. Ja, dann sage ich das drauf. Also habe ich also nur eine einzige Chance. Ich könnte dir sagen, wie viel Geld du einstecken hast vielleicht. Wie viel Geld ich bei mir habe? Ja. Das könntest du sagen? Ja. Das ist ja nur hochspannend. Ja, leg los. Das habe ich auch nur als Gag ein. Das habe ich letztens als ein ich muss meine Kunde Hose. Bei mir war, da hat er gesagt, machen wir es mal. Ich habe gesagt, ich bin erst zufrieden, wenn ich dir das letzte Geld aus der Tasche genommen habe. Und da hat er gesagt, sag mir mal. Okay. Das ist spektakulär. Wenn du weißt, wie viel Geld ich hier in meiner Tasche habe. Aber also, wir müssen es aber so machen. Wir sind vorher einig, das war auch eine Geschichte. Wir machen es nur auf die Mark genau und auf 5 Euro genau. Also auf die Mark, auf die Euros genau. Also nee, nicht 32 Euro, 65 so nicht. Also dann würde ich sagen 35 Euro oder in dem Fall würde ich unten noch 30 Euro. Oder können wir vielleicht auch sagen, er hat es geraten, aber egal, mach mal. Nee, du kannst ja 500 einstecken, aber nur 200, weiß ich ja nicht. Nee, mach. Ich werde es vor allen Leuten jetzt dann auspacken, was ich hier habe. Da muss ich mich erstmal konzentrieren. Ach so, dann muss ich dir sagen, du musst denken, du musst diese Zahl denken. Ich kann es dir gar nicht, ich weiß es gar nicht genau, wie viel ich bei mir habe. Also umso spannender. Na, da weiß ich nicht. Also ich habe praktisch deinen Gedanken ausgelesen. Ach so, wenn du willst. Warte mal, da muss ich mal ein bisschen zur Seite gehen. Du brauchst ja bloß mal kurz die Scheine, wir nehmen bloß mal die Scheine. Ja, ich muss ein bisschen weggucken. Warte mal. So. Okay. Ich weiß es jetzt. Ja, gut. Ich weiß es jetzt. Denkst einfach, sagst die Zahl für dich, denkst du sie einfach im Kopf. Ja, ich denke sie wirklich, mein Ehrenwort, ich denke diese Zahl jetzt, ja. Über 30? Ich hol's raus, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegst du einen zweiten Versuch. Wenn es nicht Spaß zu sagen, nein, dann machen wir noch einen zweiten Versuch. Da warst du jetzt das erste Mal ein bisschen. Okay, der war falsch. War falsch, gut. Mhm. Ich denke es wirklich. Also wenn es wieder nicht ist, dann müssen wir schon abbrechen. Also es ist zu aufgeregt. Also 70 war jetzt meine nächste Zahl. 70? Mhm. Jetzt hole ich es aus. Ich habe bei mir... Bin ich... 5 Euro. Also mit der 35, mit der 5 lagst du schon mal ganz gut dabei. Ja, nee, das ist daneben. Also da muss ich ja nochmal. Spannend. Das ist, vielleicht können wir das andere mal machen. Ja. Nochmal in der Sendung. Privat nicht. Ich möchte es mit dir in der Sendung machen. Wir können ja noch mal, du kannst ja meine Redaktion nochmal sprechen. Wenn du das gerne möchtest, dann kannst du dich irgendwie darauf vorbereiten. Vielleicht ein bisschen Training vorher, ich weiß nicht, wie man das macht. Das ist, naja, mit dem Geld, das ist eine, naja, das ist eine Sache, eine spektakuläre. Peter, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, du hast 5 Euro in der Tasche, wäre das wirklich sensationell gewesen. Ja. Es hätte immer noch ein Zufall sein können, aber das wäre dann schon ein sehr abgefahrener Zufall. Ja. Egal, ich nehme es dir nicht übel, ist auch eine Stresssituation. Ja, und ich habe dich auch da komplett jetzt mit überfallen, das tut mir auch leid. Aber letztendlich musst du das als Mensch, der so etwas von sich gibt, auch aushalten, so eine kritische Konfrontation, finde ja, ich, ne? Ja, sicher, ne? Ja. Das ist, also ich nehme es dir nicht übel, aber ich habe gesagt, das ist für mich ist ungewohnt. Wenn ich das jetzt laufend machen würde, ja, ja, klar. Dann würde ich eine gewisse Coolness entwickeln, dann würde ich sagen, wupp, das machen wir doch locker, gehen wir das an. Aber weil man so im Hinterkopf hat, der Verstand macht, da, das kommt jetzt drauf an, jetzt möchtest du dich nicht blamieren, dann ist man schon eigentlich schon raus aus der ganzen Sache. Man braucht immer eine gewisse, wirst du bei anderen vielleicht auch merken, man braucht immer eine gewisse Ruhe, man muss in diesem Umschaltmodus muss man drin bleiben. Ja. Also, da bewundere ich diesen Pascal, wenn er das so im Fernsehen so öffentlich, wenn er da ein paar Sachen gemacht hat, weiß ich ja nicht, was er gemacht hat. Ja. Foggenhuhr heißt er was. So, Peter, ich danke dir sehr herzlich. Und entschuldige, wenn ich dir jetzt sehr die Nerven strapaziert habe. Nee, es war ein Versuch, ist fehlgeschlagen, aber hätte ja auch gut gehen können. Und dann wärst du der König jetzt. Ja, aber kannst du mich durch was fragen zu diesen, wenn du regelrecht Fragen hast, zu diesen, also wie das so abläuft in der geistigen Welt, da kann ich dir noch so Sachen sagen. Ja, vielleicht reden wir beide nochmal, ganz im Ernst nochmal miteinander. Ja? Gut. Okay. Alles Gute, lieber Peter. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Wow, das war aber jetzt aufregend. Ich warte ja immer wirklich noch auf einen Moment, wo ich mit einem Menschen, einem Medium Kontakt habe und dieses Medium sagt mir, ich meine, mit dem Geld wäre jetzt ein schöner Spaß gewesen, obwohl das hätte mich auch schon beeindruckt, denn das konnte niemand wissen. Wenn mir ein Medium etwas aus meinem Leben sagt, was vielleicht niemand weiß oder was nur jemand weiß, der verstorben ist oder in der Richtung etwas. Ich glaube, das würde mich sehr umhauen. Das würde mich sehr umhauen. So, wir machen weiter. 0800 220 5050. Herzlich willkommen. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. So, um was geht's denn bei dir? Ach, mein Weg geht's um sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Oje, das ist natürlich ein sehr schlimmes und sehr trauriges Thema. Ja. Ja, du bist jetzt 19 Jahre. Wann ist das passiert? Zwischen 9 und 12 Jahren war das. Und wer hat das getan? Mein eigener Vater. Dein eigener Vater? Ja. Hat er das sehr oft gemacht in diesen Jahren? Also ich kann mich irgendwie nur 3-mal erinnern. Es kann auch sein, dass ich ziemlich viel verdrängt habe die letzten Jahre. Es hat eigentlich relativ gut funktioniert, also dieser Verdrängungsmechanismus, aber... An was kannst du dich denn da konkret erinnern? Was hat er denn getan? Was musstest du tun? Also es war im Bett von meinen Eltern. Also ich habe halt irgendwie Angst gehabt vorm Gewitter oder so und bin dann eben rüber zu meinen Eltern und habe da halt immer so, wie man so sagt, im Gräbele geschlafen. Mhm. Und ich war schon immer so ein bisschen Papa-Kind und dann bin ich halt zum Papa gegangen und bis er eben eines Nachts irgendwie was mir so nahe gekommen ist, dass ich eigentlich gedacht habe, was macht er da mit mir? Aber ich war ein Kind, also ich meine, ich konnte ja nicht irgendwie sagen, hey, was machst du da mit mir? Das war irgendwie... Also das war dann eine andere Nacht, das war nicht die Gewitternacht. Ja, doch. Also, ja, weil du sagst, eines Nachts ist er dir dann so nahe gekommen. Ja, ich kann mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern. Es waren so insgesamt 3-mal, aber das war irgendwie, Wie nahe ist er dir denn gekommen? Also es kam zum Geschlechtsverkehr. Zum Geschlechtsverkehr. Und die Mutter lag daneben? Richtig. Ach du lieber Gott. Ja. Da warst du 19 Jahre alt, 11 oder 12, da ist man ja schon... Ja, schon ganz klar und fast schon, erwachsen will ich nicht sagen, aber eine Jugendliche. Ja, wie hast du denn das empfunden? Also, das ist ja das Komische irgendwie. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass das so normal ist in der Familie, dass ein Vater sowas macht. Also, das ist ja das Schlimme. Aber du musst doch dabei dann auch Schmerzen gehabt haben. Ja, aber ich war wie gelähmt, ich konnte ja nichts sagen. Also ich habe mit meiner Mutter jetzt auch darüber mal geredet und die hat dann nur zu mir gemeint, ja, warum hast du nichts gesagt? Mhm. Und ich dachte mir, okay, hallo, ich war ein Kind. Mhm. Wann hast du es denn dann zum ersten Mal jemandem gesagt? Das war vor 2 Jahren, also nee, im Moment so in der 5. Klasse oder so, das war mit Freundinnen, da haben wir so angefangen mit über Jungs zu reden und so. Mhm. Und da hieß es dann, ja klar, irgendwie erste sexuelle Erfahrung und so, und dann kamen wir auf das Thema und ich habe halt gesagt, ja, mein Papa hat das damals auch mal mit mir gemacht, und dann haben sie gesagt, was, um Gottes Willen, und waren da total geschockt, aber ich habe sehr schnell abgeblockt, weil ich gemerkt habe, ups, das ist vielleicht doch nicht so normal, und und dann haben wir nie wieder drüber gesprochen, und vor 2 Jahren ist dann diese Freundin eben wieder auf mich zugekommen und hat halt gefragt, ja, stimmt das eigentlich, was du damals gesagt hast? Achso, die haben dann auch geschwiegen die ganze Zeit. Die Freundin hat auch nichts weiter gesagt dann. Nee, das war ja eigentlich das Gute. Also ich konnte, dieser Verdrängungsmechanismus hat sehr gut funktioniert, bis ich eben dann vor 2 Jahren das dann irgendwie alles wieder hochkam, und jetzt beschäftigt mich das bis heute. Und wem hast du es dann vor 2 Jahren gesagt, als Ersten? Dieser Freundin, die mich darauf angesprochen hat. Ja, klar, da hast du es dann deiner Mutter gesagt, oder? Ja, also ich habe meine Eltern darauf, also zuerst meiner Mutter, weil ich war gegenüber meinem Papa ziemlich abweisend, auch wenn er mal irgendwie Alkohol getrunken hat oder irgendwie so. Und dann hat halt meine Mutter gemerkt, dass ich meinem Papa gegenüber abweisend bin. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, ja, was ist denn los? Warum bist du meinem Papa gegenüber so komisch? Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich werde schon meine Gründe haben, und bin dann irgendwie heulend ausgebrochen. Meine Mutter, um Gottes Willen, was ist los? Bla. Aber du hast es dann letztendlich deiner Mutter gesagt. Richtig, genau. Und wie hat sie da spontan reagiert? So wie du es gerade gesagt hast, warum hast du dich nicht gemeldet? Wie hat sie reagiert spontan? Die war erstmal total geschockt und hat einfach mir irgendwie erstmal nicht glauben können. Ja. Und ich glaube, sie tut es auch bis heute nicht. Und dann kam diese Nachfrage, warum hast du nichts gesagt da im Bett, oder warum hast du sie nicht wachgerüttelt? Ja, genau. Hm. Wie erklärst du dir, dass er das dann wahrscheinlich, soweit du dich erinnern kannst, mit 12 aufgehört hat? Ich habe meine Regel bekommen, dann hat er Schiss gekriegt. Ach so. Hm. Hast du mit deinem Vater heute seitdem auch schon darüber gesprochen? Ja, also meine Mutter konnte natürlich, obwohl ich ihr gesagt habe, dass sie mit ihm darüber nicht reden soll, hat sie trotzdem mit ihm darüber geredet und hat gemeint, wir müssen uns mal zusammensetzen. Und dann hat sie halt, dann haben wir darüber geredet, und er hat halt gemeint, er konnte sich nicht dran erinnern, und es könnte nur sein, dass der Alkohol dran schuld war. Und das hat mich natürlich noch aggressiver und noch wütender gemacht. Weil du sicher bist, dass da nicht, auf jeden Fall nicht immer Alkohol im Spiel war. Nee, und ich selbst, wenn Alkohol im Spiel war, sollte man so weit imstande sein, sowas nicht zu tun. Ja, natürlich. Hm. Hast du den Vater angezeigt? Nein, also ich habe es mir oft überlegt, aber eigentlich, also es ist ja immer mein Vater irgendwie, und meine Mutter ist halt total abhängig von ihm, auch vom Geld her und so. Und wohnst du denn noch zu Hause? Ja. Du wohnst noch zu Hause? Ja. Aber dann muss doch, seitdem du das ausgesprochen hast, muss doch die Stimmung bei euch völlig kaputt sein oder hochgradig verspannt sein. Ja, ist doch. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder. Älter? Ja, der ist älter. Weiß der auch davon? Ja, dem habe ich erzählt, aber ich glaube, er glaubt mir einfach nicht. Hm. Und der ist halt, also wir sind 5 Jahre auseinander, und er ist schon mit 16 damals ausgezogen. Hm. Und wir haben eigentlich nicht mehr so den Kontakt. Also die Situation ist, du hast es ausgesprochen, du hast es angesprochen, dein Vater streitet es ab, ja. Deine Mutter, hast du den Eindruck, glaubt dir auch nicht so ganz richtig? Nee. Bis heute nicht? Nee. Ja. Und du wohnst noch zu Hause? Ja. Das ist krass. Ja. Und diese ganze Sache wird dich wahrscheinlich ständig und vielleicht sogar immer mehr beschäftigen. Ja, vor allem auch in Sachen Partnerschaft, das ist einfach extrem belastend. Hast du denn einen Freund zurzeit? Bis vor kurzem, vor kurzem habe ich jetzt wieder einen Freund, seit kurzem. Wie war denn das so mit deinem Freund und so in Sachen Sexualität? Kannst du dich da fallen lassen? Nee. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich Also ich habe das Gefühl, ich habe ein zerstörtes Weltbild dadurch bekommen, einfach, dass ich denke, dass jeder Mann nur das eine will oder ich habe mir auch schon überlegt, irgendwie asexuell zu sein oder ich weiß es nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, immer jemandem Gefallen tun zu müssen, wenn ich mit jemandem, also mit einem Mann schlafe oder so. Das heißt, du hast gar keinen Spaß daran? Eigentlich nicht, nee, weil ich weiß gar nicht, was Liebe ist, also ob das auf dieser körperlichen Ebene überhaupt passiert oder, ja. Das heißt auch, du weißt eigentlich gar nicht, was so körperliche sexuelle Lust bedeutet, weil du dich gar nicht darauf einlassen kannst, aufgrund der gemachten Erfahrung. Ich empfinde es einfach nur als eklig und widerlich. Masturbierst du? Befriedigst du dich selbst? Ja, aber ich denke, das ist was anderes. Ich frage nur, ob das funktioniert. Das funktioniert schon, aber irgendwie... Auch bis zum Orgasmus? Ja. Ja, ja, immerhin, das ist doch schon mal, finde ich, sehr gut. Wenn du das kannst und das auch mit Spaß für dich alleine machen kannst, finde ich das erstmal gut. Ja, aber... Natürlich ist es was anderes, aber dennoch. Jetzt hast du gerade zu mir gesagt, ja, es ist doch mein Vater. Ja. Ja, es ist dein Vater, aber dein Vater hat ein schweres Verbrechen begangen. Ja. Er hat etwas ganz Schlimmes getan. Ja. Er hat sein Kind missbraucht. Ja, und das ist das, was ich irgendwie immer mehr realisiere. Und was mich so wütend macht, weil ich mir denke, es ist eigentlich, der hat damit mein ganzes Leben zerstört. Ich mache mir täglich Gedanken darüber, wenn ich mal irgendwann eine eigene Familie haben könnte, ob ich meinem Mann insoweit vertrauen kann, dass ich zum Beispiel das Kind mit ihm alleine lassen kann. Da kann man sich die Ausmaße vorstellen, ne? wenn du das so sagst, was das in dir zerstört hat oder verletzt hat, diese Sache. Wie gehst du denn jetzt so heute mit deinem Vater um? Ihr sitzt zusammen am Esstisch, frühstückt, esst Mittag. Wie redet ihr miteinander? Wie geht das? Also ich muss dazu sagen, also ich hab schon meine eigene Wohnung innerhalb des Hauses. Also ich habe mein Wohnzimmer, Küche und... Achso, du kannst dich da schon ein bisschen abkapseln. Ja, ich kann mich ein bisschen abkapseln. Aber er hat auch ziemlich viel im Geschäft zu tun und ist meistens... Ja, er hat ziemlich viel Stress auch und er hat auch Burnout-Syndrom und so. Und also er spielt die Opferrolle gegenüber meiner Mutter sehr. Hast du den Eindruck, dass er dir gegenüber aggressiver ist, seitdem du das formuliert hast und ausgesprochen hast? Er geht mir, glaube ich, systematisch aus dem Weg. Glaubst du, dass er Angst hat, dass du zur Polizei gehst? Ja, auf jeden Fall. Du warst aber noch nie bei einem Psychologen. Doch, ich war schon einmal, aber da wurde ich dann so mehr oder weniger abserviert. Also, schlechter Psychologe. Ja, also es hieß ja nie, wir haben keine Plätze mehr frei und... Ja. Also Jasmin, ich würde dir Folgendes raten. Erstmal möchte ich dir sagen, dass ich das mutig finde und gut, dass du hier angerufen hast. Ich glaube, dass das ein erster Schritt für dich bedeutet. Ja. Das Zweite ist, dass ich dir sehr dringend rate, dass du dir einen guten Psychologen suchst und in eine Therapie gehst. Wir werden dich gerne gleich noch im Anschluss an unser Gespräch beraten im Hintergrund. Was dann weiter mit deinem Vater passiert, ich finde, das könnte dann Gegenstand auch in den therapeutischen Gesprächen sein. Ja. Das solltest du dann mit deinem Fachmann bereden, ob du das willst, ob du da zu stark genug bist und so weiter. Erstmal geht es um dich, dass du Hilfe kriegst und dass du stabilisiert wirst. Ja. Damit das nicht passiert, was du gerade gesagt hast, dass du irgendwann kein normales Leben führen kannst, dass du kein normales Familienleben leiten kannst und so weiter. Wenn du jetzt rechtzeitig und bald in eine gute Therapie gehst und kommst, ist das auf jeden Fall von Vorteil, sagen wir so. Ja. Auf jeden Fall. Denn das alleine mit sich herumzutragen, ich glaube, das kann kein Mensch. Ja, das Blöde finde ich einfach nur, dass ich Angst davor habe, also eine Therapie zu machen, weil ich einfach, ich studiere gerade und also ich habe gerade angefangen zu studieren und es läuft, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wenn ich sowas anfange, dass mich das total aus der Bahn wirft und dass ich eigentlich eher so der Kontrollmensch bin. Ich will mal sagen, vielleicht wird es dich anfänglich ein bisschen aus der Bahn werfen, was ja aber auch gar nicht so schlecht ist. Aber du hast die ganz große Chance, dass du ein vielleicht relativ normales Leben führen kannst danach. Oder ein normales Leben danach führen kannst. Ja. Wenn du nichts tust, das wird dich über kurz oder lang komplett aus der Bahn werfen, ohne dass du es merkst. Denn du kannst nicht richtig leben mehr dann. Du hast es ja jetzt schon, kriegst es ja mit in den Anfängen in deinen Beziehungen, dass das alles nicht funktioniert. Mhm. Was studierst du denn? Ich studiere Spanisch mit Erziehungswissenschaften. Ah ja. Jasmin, mein Psychologe heute Nacht heißt Peter. Mhm. Der ist im Hintergrund da und hat auch das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir beenden jetzt unser Gespräch hier und der Peter ruft dich an und berät dich sehr ausführlich, wie und wo du dich beraten lassen könntest und was du tun solltest. Okay. Und dann liegt es an dir natürlich, dass du dann auch weitere Schritte unternimmst. Ja. Ich würde es dir wirklich sehr raten. Ich glaube, es ist für dich gut. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute. Ja, danke schön. Wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Markus, der ist 31. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Ja, es ist erstmal nebensächlich, wenn man solch eine Story hört wie eben bei der Vorrednerin. Also das ist schon schlimm, sowas. Also. Ja. Ja, Wahnsinn. Naja, also bei mir geht's darum, ich habe das Gefühl, dass meine Frau mich betrügt. Mhm. Nur das Gefühl. Ja, bis jetzt nur das Gefühl, sage ich mal. Keine Beweise. Ja, was heißt Beweise? Also ich habe SMS gefunden von einem anderen Mann, auch wo es um sexuelle Sachen ging in der SMS. Was stand denn da genau drin? Ja, es wird jetzt wirklich zu intim, glaube ich. Nee, sag, komm, damit ich mir auch ein richtiges Bild machen kann. Nein, also wirklich richtig extrem. Ich möchte mit dir mit dem F, ne? Ach so, so ganz vulgär und krass gleich. Ja, richtig. Ah, ja. Richtig, sowas. Mhm. Und, also kein Schmusetext. Nee, sowas gar nicht. Und ich habe ihr jetzt auch häufiger hinterher spioniert, habe geguckt in ihrem Computer, was sie macht und habe regelmäßig Streit mit ihr gehabt, weil dieses Hinterherspionieren ist natürlich auch nicht okay von mir. Nee, klar, das nervt natürlich auch. Ja, klar. Aber ich habe nun mal dieses Gefühl und mich reizt es nun mal, da an dieses Gerät ranzugehen und zu gucken, was da los ist. Ja, hast du aber jetzt noch keine neuen Sachen im Computer entdeckt? Nee, im Computer jetzt gar nicht mehr. Da hat sie mich jetzt auch gelöscht, da komme ich jetzt gar nicht mehr drauf. Mhm. Sag mir mal eben noch ein paar Fakten so zur Gesamteinordnung. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 2 Jahren. Ja, habt ihr Kinder? Wir haben ein Kind, das ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ja, 2 Jahre verheiratet. Und seit wann bist du jetzt eher skeptisch und kritisch? Ich denke mal, es ist jetzt so seit 3 Wochen. Es hat angefangen, dass sie da bis in der Nacht jede Nacht rumgechattet hat, bis 2 Uhr. Mhm. Und dann ging es halt los mit diesen SMS, dass sie immer ihr Handy ausmacht, ja, wenn sie irgendwo hingeht. Und ja, jetzt habe ich halt heute Morgen habe ich ihr Handy nochmal gesehen. Dann musste ich natürlich wieder reingucken. Habe dann halt diese empfangenen SMS von dem anderen Kerl gesehen und habe halt auch gesendete MMS von ihr gesehen. Ja. Wo halt Bilder von ihr auch vom Intimbereich, von der Brust zu sehen waren. Aha, das hast du heute entdeckt? Das habe ich heute entdeckt. Hast du sie damit konfrontiert? Ich bin nicht zu Hause momentan. Ich bin auf Geschäftsreise und komme erst Sonntag wieder. Deswegen. Diese gerade zuerst von dir erwähnte SMS mit dem F-Wort, ja, hast du die heute auch erst gesehen oder schon vor einiger Zeit? Nee, die habe ich heute auch erst gesehen. Die hast du auch heute gesehen. Das heißt, ja, heute hat sich richtig umgehauen. Richtig, das war jetzt nochmal so richtig der Schock. Also wir haben neulich schon drüber gesprochen, über die Sache. Also dann müssen wir ja gar nicht mehr spekulieren. Dann ist die Sache ja klar, sie geht fremd. Und sie geht krass fremd. Sie wirklich fremd? Oder schreibt sie den Kram nur? Weil sie sagt mir ganz klar, wenn wir zu Hause sind, sagt sie mir immer, ich bin ihre Familie. Also sie will keinen anderen. Was? Wir? Sie will keinen anderen Mann oder so. Ja gut, aber dann ist sie ja jetzt in einer ganz großen Erklärungsnot. Selbst wenn sie sich real nicht mit diesem Mann trifft, ja, warum lässt sie sich dann auf dererlei Schweinereien ein? Dann ist es ein Fremdgehen im Kopf auf jeden Fall. Ja, das mit Sicherheit. Also das auf Warum? Jeden Fall. Warum? Was ist dahinter? Also die Frage ist, stimmt das? Ja. Wenn es real stimmt, ist es absolut heftig. Und wenn es nur in Anführungszeichen ein SMS- oder Cyber-Kontakt ist, ja, ist es auch schon heftig. Ja, klar. Ja, ist es auch schon heftig. Und dann würde ich als Ehemann aber ganz klar wissen wollen, warum tust du das? Was ist ja mit unserer Ehe nicht in Ordnung? Hast aber du Sehnsüchte nach anderen Männern? Hast du Sehnsucht nach anderem Sex? Wie ist denn euer Sex? Ja, gleich null im Prinzip. Hat das mit der Geburt des Kindes zu tun? Ja, es hatte am Anfang mit der Geburt des Kindes zu tun und ja klar haben wir noch Sex gehabt und wir hatten auch vor kurzem noch Sex, aber es ist jetzt halt nicht mehr so wie vorher. Ja. Aber ich denke mal, das ist jetzt okay. Also das, wie das ist okay? Ja, dass es jetzt nicht mehr so viel ist wie vorher, vor dem Kind. Ja gut, aber wenn du sagst gleich null, ihr seid junge Leute, du bist 31, sie wird wahrscheinlich ähnlich in deinem Alter sein. Ja, 3 Jahre jünger. Ja, siehst du, da kann man sich ja noch nicht ganz von dem Thema Sexualität verabschieden. Ja klar, die Frage ist halt nur, was mache ich jetzt? Spreche ich sie drauf an, dann weiß ich, sie rastet total wieder aus. Ja, ich meine, du hast natürlich auch Dreck am Stecken, indem du in ihren Sachen darum wühlst. Wie kam das eigentlich? Du musst ja zum allerersten Mal in das Handy reingeschaut haben, als es noch gar keinen Verdacht gab. Warum hast du es getan? Ich habe das allererste Mal in ihren Computer reingeschaut. Ja, warum? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, weil sie so stundenlang, sie war früher nie so lange am Rechner. Ach so, das war so ein diffuses Gefühl und... Genau, und dann auf einmal jeden Abend bis 2 Uhr in der Nacht. Okay, pass auf. Dieses Wissen, was du jetzt da erworben hast, das kann man nicht mehr löschen, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt da. Jetzt würde ich an der Stelle in die Vollen gehen, gleich von Anfang an sagen, das tut mir leid, das ist auch nicht die feine englische Art, was ich da gemacht habe. Das tut mir sehr leid, ich will das auch nicht wieder tun, aber dennoch besteht jetzt ein großer Verdacht, ich habe das und das und das gesehen da. Jetzt muss sie sich äußern. Sie hat auch ihr Recht, erstmal auf dich sauer zu sein, okay, soll sie eine Weile sein, aber dann geht's um mehr. Es geht nämlich um eure Ehe und um das Vertrauen. Das Vertrauen hast du auch gebrochen, indem du da reingeguckt hast, okay, aber erst muss sie sich äußern. Ja, also mein Problem ist halt unser Kind, ganz klar. Ich habe wahnsinnige Angst, dieses Kind zu verlieren. Ja. Gar nicht mal die Frau, gebe ich ganz ehrlich zu, nachdem ich sowas gelesen habe. Klar, Markus, klar. Aber das führt ja, deshalb kann man ja nicht die Dinge so laufen lassen. Ja, klar. Deshalb kann man die Dinge nicht so laufen lassen. Ja. Wie ist denn so euer Umgang miteinander, jetzt auch seitdem das Kind da ist? Das ist eigentlich ganz normal. Also das ist wirklich gut gewesen, bis halt zu dieser Zeit, wo es halt losging mit dieser Chatterei. Auch bevor das Kind auf die Welt gekommen ist, als sie noch nicht schwanger war, wie wart ihr da so großes, verliebtes, junges Paar? Ja, im Prinzip schon. Also da war wirklich alles perfekt und auch als das... Und der Sex war auch gut? Ja. Und als das Kind da war, war es auch noch okay. Mhm. Also es ging wirklich erst los, ich sag jetzt mal vor 3-4 Wochen mit diesem Internetgedöns da. Ja, also hast du als Mann das Recht, finde ich, zu wissen, was da los ist in ihr und mit ihr. Ja. Obwohl du auch Mist gebaut hast, ne? Ganz klar, logisch. Mhm. Alles klar. Ja, du musst mit ihr reden. Ja. Du musst auch, wenn du sagst, die rastet aus, dann lass sie ausrasten. Dann raste du auch aus. Okay. Ich meine, du hast als Recht dazu, auch auszurasten, nach dem, was du da gelesen hast. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn dein anderer Typ schreibt, ich will mit dir F und so, es gibt ja kaum eine Steigerung. Ja, klar, richtig. Mhm. Ja, also du bist auf Geschäftsreise, wann bist du wieder zu Hause? Sonntagabend. Genau. Musst du reden. Telefoniert ihr so miteinander zwischendurch? Ja, das schon. Ja, ich würde es am Telefon nicht machen. Nein, auf keinen Fall. Ja, also brauchen wir auch nichts anmerken, aber ja, es ist halt schwierig. Ja, gut, nun ist morgen schon Freitag und die 2 Tage gehen auch noch hin. Und Sonntag redet ihr miteinander. Alles klar. Ist schon hart, aber musst du durch. Okay. Alles Gute. Super, danke. Mein Lieber, Markus. Bis dann. Tschüss. 0800 220 50 50. Olaf. 40 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Olaf. Weswegen rufst du mich an? Mein Bruder ist seit letzter Woche tot. Dein Bruder ist seit letzter Woche tot? Ja. Wie alt war dein Bruder? 48. Und er hat sich selber erhängt. Ja. Weißt du, warum er das getan hat? Also so genau nicht. Ich weiß nur, er hatte Ehestreit mit seiner Frau. Mhm. Und die waren fast 15 Jahre verheiratet. Und es ging halt immer hin und her. Er war auch mehrmals bei mir gewesen. Hat mich um Rat gefragt, was er machen soll und so. Und irgendwie ist dann eskaliert. Ist er zu meinem Vater gezogen, vorübergehend. Mhm. Und da wusste auch kein Rat. Und er ist halt jeden Tag rüber zu seiner Frau. Mhm. Gibt es auch Kinder? Ja, zwei Kinder. Wie alt sind die? Also einer ist 14, einer ist 13. Mhm. Wo hat dein Bruder sich das Leben genommen? Also da, wo er wohnt, im Keller. Er hat sich erhängt. Ja. Wer hat ihn gefunden? Die Polizei. Die Polizei? Wie kam das, dass die Polizei in den Keller ging? Na, weil die ihn nach 48 Stunden gesucht haben und dann... Ach so, dann sind die mal so rumgegangen, haben geguckt. Genau. Die haben den auch mit Hubschrauber gesucht, weil die gedacht haben, der wäre in der Wald oder so. Hm. Aber nee. Wie war denn dein Verhältnis, Olaf, zu deinem Bruder? Eigentlich sehr gut. Gutes bruderliches Verhältnis? Ja. Er hat auch für dich nichts hinterlassen, aus dem man schlau werden könnte, warum er das getan hat. Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Ah ja. An wen? An seine Frau. Ach so. Weißt du, was da drin steht? Nein. Ach so, das weißt du nicht. Nein. Er hat heute erst die Sterbeurkunde bekommen. Und das ist schwierig. Moment. Er hat sich das Leben genommen, was hast du? Vor zwei am Wochen? Am 28. Ja. Nee, ja. Letzte Woche Donnerstag. Am 28.10. Ja. Wann hast du das denn dann erfahren? Zwei Tage später. Ah ja. Mhm. Das 3 Tage später. Was ja auch schon schlimm ist, wenn man das 3 Tage später erst erfährt. Als Bruder. Ja, die haben erst dann gefunden gehabt. Ach so. Verstehe. Ja. Ach so. Mhm. Mhm. Das Verhältnis zu der Schwägerin ist so schlecht, dass sie dir nichts erzählt aus dem Brief. Ja, also... Ein Bruder weiß es, aber der hat zu mir gesagt, das kann man kaum lesen. Ach, es gibt einen anderen Bruder, der hat da reingeguckt in den Brief? Ja. Und was hat der, er sagt, man kann es kaum lesen, aber ein bisschen kann man es vielleicht lesen. Was, ja, Was hat er denn da gelesen? Das weiß ich nicht, hat mir keiner gesagt. Hat der andere Bruder dir auch nicht gesagt? Nein. Warum nicht? Ihr seid doch Brüder. Weiß ich nicht. Hast du zu diesem Bruder denn auch einen guten Kontakt? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht, ach so, deshalb. Wie viele Kinder seid ihr denn? Oder wart ihr? Normalerweise 9 Kinder. Ach so, so eine große Familie. Ja. So eine große Familie. Und mit allen Geschwistern eher schwieriges Verhältnis mit den anderen? Ja, manche habe ich gute Kontakte, manche nicht so, weil die weit weg wohnen. Hat denn jetzt die Beisetzung schon stattgefunden? Nein, ne? Nein, nächste Woche Donnerstag erst. Wirst du dabei sein? Ja. Da kommen dann alle. Da kommen alle. Ja. Mhm. Leben eure beiden Eltern noch? Nee, also unsere Mutter ist seit 11 Jahren tot. Mhm. Aber der Vater lebt ja noch. Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu dem Vater? Jetzt wieder gut. Und was denkt der Vater über diese Tragödie? Nein, das ist halt für die ganze Familie ein sehr, sehr schwerer Schlag. Mhm. Und der Vater hat auch keine, naja, also die Richtung geht ja dahin, dass du glaubst, dass er einfach, dass die Eheprobleme ihm über den Kopf gewachsen sind. Auch das Teil, also das ist ein Teil davon. Was vermutest du denn, was es noch sein könnte? Weil er hatte durch einen Unfall seine Arbeit verloren und seinen Führerschein verloren. Mhm. Und dadurch hat er Ehestreit bekommen. Also, dadurch ist alles eskaliert, ja. Also Ehe kaputt, Arbeit war nicht mehr, das alles zusammengebrochen. Ja. Das ist sehr schlimm und sehr traurig. War er an sich so ein gesunder Mensch? Ja. Gesund und fit. Mhm. Ja. Umso tragischer, umso trauriger. Ja, das hat auch keiner damit gerechnet. Natürlich nicht, natürlich. Ich finde es wirklich sehr, sehr traurig und es tut mir sehr leid für dich, Olaf. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so im Nebel tappt und nicht richtig Bescheid weiß und dann sagt die Schwägerin nichts über den Brief und der andere Bruder sagt auch nichts über den Brief. Und das finde ich schon sehr schlimm. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch große Angst vor der Beerdigung hast. Das Schlimme ist ja, seit vorgestern habe ich seine ganze Kleidung bei mir. Die ganze Kleidung von ihm ist bei dir? Wer hat die denn da hingebracht? Also ich, mein Bruder von meiner Schwägerin. Habe ich nicht verstanden. Die Kleidung von deinem Bruder ist bei dir? Ja. Und die Schwägerin hat die Kleidung zu dir gebracht? Naja, also ich und mein Bruder haben die... Also ich und einer meiner Brüder zu mir gebracht. Achso, ihr habt die weggeholt, die Kleidung von... Ja. Warum? Weil die nicht so eingeschwätzt. Weil die was? Ja, die wird damit nicht so einig wie. Also, ich denke, wir verkraften das eher wie sie. Aber dass die. Also, die Ehefrau wollte seine Kleidung nicht mehr haben. Ja, dass sie den Schmerz nicht so hat. Ach so, und jetzt ist alles bei dir. Ja. Wie ist denn das für dich, was du, wenn du jetzt die Hosen, die Schuhe, alles von die Hemden von deinem Bruder da in der Wohnung hast? Na, komisches Gefühl. Das glaube ich. Willst du die Sachen behalten? Vielleicht als Andenken oder so, ich weiß nicht. Kannst du sie tragen? Passen dir die Sachen auch? Ja, ja. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Einerseits kann man sagen, ich behalte das als Andenken. Andererseits gäbe es sicher auch Menschen, die sagen, das ertrage ich gar nicht und ich möchte diese Sachen nicht bei mir haben. Hm. Ist jeder wahrscheinlich anders drauf, wie er sich da verhält. Aber es ist schon merkwürdig, wenn du jetzt alle Sachen dann bei dir in der Wohnung hast. Alles, ja. Wirklich alles? Schuhe, Socken, alles? Nee, ganz alles. Also ich denke mal so 90%. Na gut, das ist ja viel. Hm. Was mir auch komisch vorkam, als ich zu meinem Vater kam, waren ja noch seine Zähne dort und seine Brille, seine Jürgen, Handy, alles. Das ist ja schon ein Zeichen, dass es eventuell geplant hatte. Ach so, er hat die Zähne also zu Hause gelassen quasi. Also bei unserem Vater. Bei dem Vater, genau, wo er da gewohnt hat. Und ist dann in den Keller gegangen, hat sich erhängt. Er hat noch eine SMS geschrieben an seine Tochter und... Und was stand in der SMS drin? Das weiß ich leider nicht. Weißt du auch nicht. Ja. Und hier, aber, der Zeitpunkt ist auch nicht ganz klar. Aber da sieht man ja, oder kann man ja messen, in welcher Zwangssituation, in welcher Zwangslage und in welcher Not sich dein Bruder befunden hat. Mhm. Wie schrecklich es ihm zumute gewesen sein muss in seinen letzten Stunden. Mhm. Und er hat es ja gezielt geplant, wie du sagst, wenn er die Zähne sogar dagelassen hat. Ja, seine Jacke, sein Handy, seine Brille. Mhm. Olaf, das tut mir wirklich sehr leid für dich und für deine Familie. Mhm. Für deinen Vater natürlich auch. Wie alt ist der Vater? Ja, jetzt ist 73, wird er. Ja. Dann wünsche ich dir, dass du die Kraft hast, jetzt die nächste Zeit zu überstehen, auch die Beerdigung zu überstehen. Und würde sehr wünschen, dass zumindest der eine Bruder, der den Brief gelesen hat, dass der dir mal ein bisschen mehr erzählt. Weil je mehr man weiß, desto besser kann man ja mit den Dingen umgehen. Was ich mich halt frage, mein Bruder, wo gestorben ist, war er einen Tag noch vorher hier, bei mir. Und hat nichts sich anmerken lassen? Nein, überhaupt nichts. Machst du dir Vorwürfe? Ja, einerseits ja. Weil er bei mir Rat gesucht hat und so. Hatte er Rat gesucht? Ja. Was hat er denn gefragt? Was er machen soll und wie er vorgehen soll, habe ich gesagt zu ihm. Ach so, rede mit dir, ne? Und da ging es schon um die Ehegeschichten. Ja. Hm. Weißt du, Olaf, ich glaube, dass ein jeder sich nach einer solchen Situation Vorwürfe macht. Ich glaube, das ist auch normal. Ja. Aber so wie du mir den Fall jetzt geschildert hast, war ja dann dein Bruder schon ein verschlossener Mann. Ja, das stimmt, ja. Und du warst natürlich mit der Situation auch völlig überfordert. Es hätte ja wahrscheinlich gar keinen ganz klugen Ratschlag gegeben, der alle Probleme hätte lösen können. Insofern sehe ich, aber auch nicht andeutungsweise auch, aber auch nicht, überhaupt nicht, eine Schuld bei dir. Mhm. Es ist eine traurige und schlimme Verstrickung von verschiedenen Ereignissen. Mhm. Ich meine, viele geben meiner Schwägerin Schuld, aber ich nicht. Tja, weißt du, nun ist der Mann tot. Jetzt will man auch, was sollen jetzt die Schuldzuweisungen? Ja. Es ist traurig genug, dass er verstorben ist. Und genau. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir. Es ist sehr, sehr schwer. Ja. Das ist sowas so schwer, dass meine Schwester mich angerufen hatte, ja, die ich vor 11 Jahren das letzte Mal gehört oder gesehen hatte. Mhm. Die ich über das Internet gefunden hatte. Dass dieser kommt. Pass mal auf, Olaf, wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Mhm. Ich kann ja nicht so ganz lange hier sprechen in der Sendung, ja, aber ich möchte dich auch nicht jetzt einfach so in die Nacht verabschieden. Ja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du nochmal von uns zurückgerufen. Von meiner Seite hast du mein Beileid und mein Mitgefühl. Dankeschön. Und ich wünsche dir für die nächsten Wochen alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Olaf, du legst bitte auf und wir melden uns. Okay. Tschüss, auf Wiederhören. Hier ist Gila und Gila ist 52. Ja, hallo Domian. Hallo Gila. Stimmt das, Gila oder Gisela? Gila. Gila. Um was geht's denn, Gila? Also, es geht eigentlich im Großen ums Internet. So. Und zwar bin ich krank, ich habe Krebs und bin viel zu Hause und habe mich dann ein bisschen im Internet rumgetrieben und in einem Forum von Rockstar. Und da habe ich jemanden kennengelernt. Wir haben am Anfang uns geschrieben, dann haben wir telefoniert, stundenlang, nächtelang, haben uns ineinander verliebt. Ich muss eben fragen, ist das einfach so eine Plattform oder eine besondere Plattform? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nicht flirten, ich wollte keinen Mann mehr. Einfach so. Es war ein Forum von einem Rockstar und da haben wir uns eben über diesen unterhalten und eben dann. Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal. Was war das? Ein Sohn von einem Rockstar? Forum. Von einem Forum. Entschuldige. Nicht so, nee. Entschuldige, ja, okay. Ja, und dann haben wir eben telefoniert und ich habe mich da als jemand anderes ausgegeben. Mhm. Ich habe gesagt, ich wäre Ende 20, mhm, und habe auch falsche Bilder verschickt an diesen Mann, mhm, und der ist 34 und wir haben uns verliebt. Sagen wir mal so, er hat sich in dieses Bild und in die theoretische Fantasieperson. Das dachte ich, ja. Das dachte ich und dann nach 6 Wochen konnte ich das dann nicht mehr aufrechterhalten, ja, und habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, habe erklärt, wer ich wirklich bin, wie alt ich wirklich bin. Ach. Und habe ihm praktisch angeboten, Schluss zu machen, beziehungsweise ich habe geschrieben, ich ziehe hier mit den Schlussstrich. Ja, also du hast ganz rein Wein eingeschenkt, du, ja, hast alles gesagt, auch von deiner Krankheit erzählt, das alles. Wusste er, die Krankheit wusste er. Ach, das hattest du vorher schon erzählt. Das war die Ende 20-Jährige, die krank war. Ja, ja, ja. Also ich habe nur über mein Alter eben gelogen und die Bilder natürlich. Und die, ja, genau. Aber alles andere, Gefühle und das war alles echt. Ja. Ja, und dann hat er zurückgeschrieben, dass ihm das wurscht ist, wie alt ich bin. Das ist ja super. Dass er sich in die Stimme und in die Art von mir verliebt hätte, ja, und eben nicht in dieses Bild. Ja. Die entspricht sowieso nicht seinen Vorstellungen, hat er gemeint. Ja, und dann haben wir beschlossen, uns am nächsten Tag zu treffen. Das, wow, war also der Sprung ins kalte Wasser. Aber hallo. Ja. Aber hallo. Und es hat voll eingeschlagen. Ach. Voll lecker, ne? Ich hätte es nie gedacht. Jetzt, das liegt jetzt wie lange zurück, dass ihr euch gesehen habt? Eine Woche. Das ist eine Woche erst. Mhm. Wohnt er bei dir in der Nähe? Nein, nicht so 250 Kilometer weg. 250 Kilometer. Ist auch gut so. Ich wollte keinen Mann mehr, ich wollte keine Beziehung mehr, ich wollte eigentlich gar nichts mehr. Ich wollte einfach so in Ruhe vor mich hinleben. Und das hat voll eingeschlagen. Und es hat voll eingeschlagen. Sag mal, er ist wie alt? 34. 34. Ich bin 52. Du bist 52, habe ich gerade gesagt, genau. Mhm. Und jetzt tuchtelt ihr beiden weiter am Telefon. Telefon, und der war jetzt wieder da gestern. Ja. Also, ich meine, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, dass das so ausgeht, konnte ich nicht. Nein, die meisten hätten ja dann sich empört, ja, zu Recht auch empört. Hab, ne, ich ja auch gedacht, dass er das macht. Genau. Klar. Ja, aber dann bist du volles Risiko gefahren und wahrscheinlich hast du überhaupt nicht damit gerechnet, dass der sich dann doch noch weiter für dich interessiert. Nee, ich habe mir die Augen ausgeheult während des Schreibens der Mail und habe gedacht, das war's jetzt. Ja. Na, interessant war ja, dass du ihm nicht eine Fantasiepersönlichkeit vorgespielt hast. Das kann ich nicht. Nee, du warst schon du hast nur das Alter und das Bild vertauscht. Ne? Sonst alles andere warst du. Die Gefühle war echt, alles, was ich ihm, oder teilweise, was ich ihm aus der Vergangenheit erzählt habe, war echt, Krankheit war echt. Ja. Alles hat gestimmt, nur eben nicht die Person. Jetzt sag mir doch mal ein paar Worte zu deiner Erkrankung, Gila. Wie schwer ist sie und was Also ich habe ein Rezidiv. Ich hatte vor einigen Jahren Gebärmutterhalskrebs war das. Ja. Und das ist operiert worden und dann waren 5 Jahre Ruhe. Da habe ich gedacht, das ist vorbei. Und jetzt haben vor 1,5 Jahren kam dann der Krebs wieder und zwar am Eierstock. Und ich hatte die Prognose ohne OP und Chemo 2 bis 5 Jahre und mit dem ganzen Zeug 8 bis 9 Jahre. Also das ist therapierbar, aber nicht heilbar. Hast du dich operieren lassen? Nein, ich habe beschlossen, nichts zu machen. Gar nichts, auch keine Chemotherapie? Gar nichts. Gar nichts? Nee. Warum? Weil ich das Gefühl habe, den Job, den ich hier auf der Welt habe, erledigt zu haben. Ich habe einen Sohn großgezogen alleine. Mein Mann ist an Krebs gestorben, da war mein Sohn 3. Ja. Und ich habe das mitgekriegt, wie elend er an der Chemotherapie gestorben ist. Und das habe ich damit schon beschlossen. Das tue ich mir nicht an. Also, das heißt, du hast eigentlich das Gefühl, dass du das Wichtigste auf dieser Welt getan hast, was du tun musstest. Und so alles andere wird sich dann fügen jetzt. Das dachte ich ja. Und denkst ich habe auch keine Angst vor dem Tod oder so. Hat sich denn das jetzt verändert durch die neue Liebe? Ja, gut, ich möchte jetzt schon noch ein bisschen länger leben, ja. Bist du jetzt ins Wanken gekommen, dich vielleicht doch operieren Nein, zu lassen? Ist zu spät. Nee, ach so, ach so. Das ist jetzt schon auf die Blase übergegangen. Also da komme ich jetzt, das hätte ich dann vor 1,5 Jahren machen müssen. Wie geht es dir denn jetzt so ganz aktuell? Hast du Schmerzen? Sehr gut, nee, gar nichts. Nimmst du Medikamente? Nix. Gar nichts. Gar nichts. Und dir geht's eigentlich noch so ganz gut? Ich bin noch relativ gut, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, in einem wächst so ein bösartiger Tumor oder an verschiedenen Stellen? Und man tut nichts dagegen. Was ist das für ein Körpergefühl? Ja, solange ich nichts spüre, klappt der Verdrängungsmechanismus recht gut. Ignorierst du es? Ich ignoriere es einfach, ja. Aber lebt man dann nicht in ständiger Angst und beobachtet sich, ja, jetzt zwickt's da und da ist ein Stich und vielleicht... Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ich habe auch keine Kernspin machen lassen, um nicht zu wissen, wo Metastasen sitzen könnten, weil ich will es gar nicht wissen. Machst du denn so alternativmedizinisch irgendetwas? Auch nicht, gar nichts. Das ist ja enorm. So habe ich das noch nie gehört. Also wie ich die Prognose vom Arzt gekriegt habe mit diesen 2 bis 5 Jahren oder 8 bis 9, dachte ich, wegen der paar Jahre tue ich mir die ganze Sache nicht an mit OP und Chemo. Ja. Ich habe dann einen Hospizplatz gesucht, ich habe eine Patientenverfügung gemacht und dann die Trauerfeier habe ich vorbereitet. Die Lieder habe ich ausgesucht. Ich habe schon Bestatter, da kriege ich Prozente. Also ich habe das alles irgendwie... Ja, das geht auch, glaube ich, nur, weil du sehr abgeklärt bist. Absolut, ja. Du hast keine Angst vor dem Tod, sagst du. Du hast das Gefühl, sinnvoll gelebt zu haben. Ja. Und dann kann man das auch so sehen. Ich beneide dich sehr um diese Einstellung. Ich ruhe in mir selber. Das ist, finde ich, ganz groß. Ganz groß finde ich das. Wirklich. Ganz, ganz toller Zustand, um den sich ganz, ganz viele Menschen bemühen und den vielleicht niemals erreichen. Das kann man sich nicht aussuchen, entweder man hat es oder man hat es nicht wahrscheinlich. Also man kann das wahrscheinlich auch nicht lernen. Was sind das für Lieder, die du dir für deine Beerdigung ausgesucht hast? Gute Nacht, Freunde, wollte ich. Ja. Dann My Way hätte ich genommen, wenn es nicht jeder Idiot nehmen würde. Aber das ist so abgedroschen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das von Ronald Keating nehmen sollte. If Tomorrow Never Comes. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Da bin ich noch am Auswählen. Ich habe schon einen Lebenslauf, was der Pfarrer dann da lesen soll und alles schon fertig, dass mein Sohn sich da nicht irgendwie aus dem Kopf zerbrechen muss. Sag mal, bricht deinem neuen Freund denn nicht das Herz? Der wusste von vornherein, dass er sich mit einer Krebskranken aber trotzdem, wenn er das jetzt so dann nochmal hört und dann noch näher und ihr habt euch getroffen, ist es für ihn nicht ganz schlimm? Nee, nachdem ich so fit bin und man mir nichts anmerkt, ist das irgendwo, akzeptiert er gar nichts. Ja, aber er weiß es ja, ne? Er weiß es und ich weiß es, aber wir reden da nicht drüber. Ja. Ich habe nur zu ihm gesagt, der ist der letzte Mann in meinem Leben, das kann ich ihm versichern. Ja, ja. Also sonst... Mensch, Mensch, Gila, das ist wirklich ein großes Geschenk des Schicksals, finde ich. Absolut, ja. Und dann hat es aber auch wirklich die Richtige getroffen. Bisher hatte ich es im Leben nicht leicht, aber jetzt zum Schluss, jetzt haust du mal voll toll rein. Das finde ich ein ganz tolles Geschenk, ein Geschenk für einen Engel. Also wirklich, das finde ich ganz toll und genieße es in vollen Zügen. Das muss ich dir nicht sagen, das weißt du alles viel besser als ich. Das mache ich, ja. Und finde das eine ganz rührende und tolle Geschichte, die du uns erzählt hast. Danke. Und ich habe Respekt vor deiner Haltung, das muss ich dir wirklich ganz klar nochmal sagen. Dankeschön. Ohne Respekt. Aber die ist einfach da, die ist nicht angelernt, ja, oder? Ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich hab's gehört. Alles Gute, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Domian, tschüss. In der Technik Gunnel Blendin und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Ciao.